Kapitel 5. Jetzt regnet es auch noch, schimpft Birgit Brandt. Sie steigt aus ihrem Auto aus. Hinter ihr sind Nele Lüders und Pastor Dirk Heide. Schnell laufen alle drei zum Eingang des Containerterminals Altenwerder. Und Sie meinen, Klaas ist wirklich hier? Fragt der Pastor Nele. Er ist nicht sicher. Wenn ich es Ihnen doch sage, Ole arbeitet hier in einem der Kräne. Sie müssen beide hier sein, antwortet Nele. Versuchen wir es, sagt Birgit Brandt. Sie gehen zum Eingang des Terminals. Dort steht ein Polizist. Frau Brandt spricht mit ihm. Entschuldigung, ich bin vom NDR und brauche Informationen. Was ist hier eigentlich passiert? Moin, das weet ich auch nicht. Zwei Mannslitzinerin gelobt. Birgit Brandt versteht den Polizisten. Ihr Vater spricht auch manchmal Plattdeutsch mit ihr. Zwei Männer, das passt, sagt Birgit zu Nele und dem Pastor. Wir müssen hier rein. Frau Brandt zeigt dem Polizisten ihren Presseausweis. Der Polizist sieht sich ihr Foto auf dem Ausweis genau an. Er lässt Birgit Brandt auf das Gelände und zeigt auf einen anderen Mann in Uniform. Snacken Sie mit dem Ohlendow. Nele Lüders und Pastor Dirk Heide wollen mit ihr gehen. Stopp! Er ein Papieren bede. Der Polizist hebt eine Hand. Wir gehören zu ihr. Wir machen die Fotos, sagt Nele schnell. Der Pastor sieht Nele ganz komisch an. Er will nicht lügen. Ich brauch ein Dokument, sagt der Polizist. Bitte, Sie verstehen nicht. Wir müssen, mein Freund ist verschwunden. Mein Ex-Freund, er ist gefährlich. Nele redet zu schnell. Nächsten Morgen, ich brauch ein Dokument. Auch der Pastor versucht es noch einmal. Aber sie dürfen nicht auf das Gelände. Ich rufe sofort an, wenn ich Klaas sehe, sagt Birgit Brandt noch. Seien Sie vorsichtig, sagt der Pastor. Ole ist gefährlich, ruft Nele. Bitte, bitte finden Sie Klaas, ohne ihn kann ich nicht mehr. Sie weint. Keine Sorge, wir finden ihn, sagt Birgit Brandt. Dann läuft sie auf das Gelände zu dem anderen Polizisten. Der Pastor legt einen Arm um Nele. Er versucht, sie zu beruhigen. Kommen Sie, wir gehen ein bisschen spazieren. Nele Lüders und Pastor Dirk Heide gehen auf einem schmalen Weg außerhalb von dem Containerterminal. Nele ist wieder ruhiger. Ich frage mich, beginnt sie, warum Ole hierher kommt. Sie haben doch gesagt, er kennt den Hafen sehr gut, antwortet der Pastor, und weiß, wo man... Er spricht nicht weiter. Ja, aber er kann hier nicht einfach so hereinspazieren mit Klaas. Das haben wir doch eben selbst gesehen. Warum kommt Ole nur hierher? Ich weiß es nicht, antwortet Pastor Dirk Heide. Vielleicht sind sie gar nicht hier. Nele ist jetzt ganz unsicher. Aber der Alarm, fragt der Pastor. Das waren vielleicht andere. Vielleicht suchen wir an der falschen Stelle. Sind sie vielleicht doch in Oles Wohnung oder... Sie können überall sein. Was sollen wir nur tun? Nele weint jetzt wieder. Plötzlich sehen die beiden einen Schatten. Er scheint von dem Gelände zu kommen. Aber es ist kein Schatten. Es ist ein Mann ganz in Schwarz. Er läuft schnell. Ole, ruft Nele plötzlich und läuft zu ihm. Du bist das Letzte. Wo ist Klaas? Was hast du mit ihm gemacht? Der Mann in Schwarz erschrickt kurz. Dann sieht er, es ist Nele und fängt an zu lachen. Du suchst dir wohl deinen Schatzi, was? Tut mir leid, du bist zu spät. Der ist längst bei den Fischen. Was hast du mit ihm gemacht? Sag es mir sofort, schreit Nele. Aber Ole hört ihr nicht zu. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Wir können für immer zusammen sein. Bist du total verrückt? Verstehst du es nicht? Ich hab mich von dir getrennt und ich hasse dich. Du hasst mich? Das glaube ich nicht. Dieser Trompeter war nichts für dich. Komm her zu mir, lass dich umarmen. Ulle kommt Nele sehr nah. Lass mich in Ruhe. Sie geht einen Schritt zurück. Wo ist Klaas? Sag es mir sofort. Aber Ole antwortet nicht. Er ist jetzt bei ihr und will sie umarmen. In diesem Moment tritt der Pastor aus dem Dunkeln. Lassen Sie Frau Lüders in Ruhe. Oh, wer sind Sie denn? Fragt Ole. Dann guckt er Nele an. Hast du noch einen neuen Freund? Ist ein bisschen zu alt für dich, oder? Ole hat plötzlich wieder sein Messer in der Hand und geht auf den Pastor zu. Halt's Maul, Alter! Was interessiert dich, meine Freundin? Ole hebt seinen Arm. Das Messer? Oh, hört man plötzlich von Ole. Dann fällt er um und bleibt liegen. Nele hat Ole einen kräftigen Tritt gegeben. Nicht schlecht. Vielen Dank, sagt der Pastor dankbar. Ich hatte wirklich große Angst. Kein Problem. In der Kneipe habe ich oft mit komischen Typen zu tun. Da habe ich mal einen Kurs zur Selbstverteidigung gemacht. Das ist toll. Ich danke Ihnen sehr, Nele. Jetzt müssen wir ihn schnell fesseln und der Polizei übergeben. Schnell, schnell, er darf nicht wieder aufstehen, meint Nele. Sie ist sehr nervös. Schnell fesseln sie Oles Arme mit seiner Jacke und tragen ihn zum Eingang vom Containerterminal. Das Problem ist nur, wir wissen immer noch nicht, wo Klaas ist, sagt Nele auf dem Weg. Was hat Ole denn gesagt? Wo ist Klaas? Fragt der Pastor. Er hat es vorher nicht gehört. Bei den Fischen, wiederholt Nele leise Oles Worte und denkt nach. Er muss also im Wasser sein, sagt sie dann zum Pastor. Nele und der Pastor sind jetzt kurz vor dem Eingang. Sie können Ole kaum noch tragen. Im Wasser bei der Kälte und der Strömung, sagt der Pastor traurig. Das kann nicht gut gehen. Wir müssen sofort etwas tun. Schneller, schneller, ruft Nele. Am Eingang steht immer noch der gleiche Polizist. Sie waren doch all da und ich hef sagt, ohne Dokument nix zu machen. Ja, aber das ist sicher interessant für Sie. Wir haben hier einen der Männer. Er war illegal auf dem Gelände, erzählt Nele stolz. Oh, wieder ein von ihren Mannslüt. Nele ärgert sich über den Polizisten. Nein, er wollte flüchten und wir haben ihn gefangen. Alles klar, Sie können hier laden. Würden Sie, wie er heißen tut? Ole Wilken, sagt Nele. Der Polizist nimmt sein Funkgerät in die Hand und gibt den Namen durch. Und jetzt? Fragt Nele. Wir müssen töven, bis mein Kollege uns vertellen tut. Verstehen Sie denn nicht? Dieser Mann hier ist ein Verbrecher. Er hat meinen Freund Klaas entführt. Wir müssen auf das Gelände. Wir brauchen Taucher und einen Arzt. Vielleicht ist mein Freund schon tot. Nummer sütche. Wir töven, was mein Kollege zu sagen hat. Er hört seinen Kollegen über das Funkgerät. Alles klar. Heft Jim ein Mann in Twarder sehen? Schönen Dank. Der Polizist schaut Nele und den Pastor an. Also, diesen Mann, er zeigt auf Ole, arbeitet hier. He was also gar nicht illegal oben Gelände. It gift auch kein Mann in Twarder. Ja, ich weiß, dass er hier arbeitet. Aber er ist gefährlich. Ich, ruft Nele aufgeregt. Der Pastor hat von dem Polizisten genug. Lassen Sie uns einen anderen Weg finden, sagt der Pastor ganz leise zu Nele. Sein Kopf zeigt dabei ins Dunkle. Nele versteht. Hilft uns die Polizei nicht, dann müssen wir uns selbst helfen, sagt der Pastor. Er geht mit Nele Lüders den Weg zurück. Hier haben sie Ole getroffen. Sie sehen sich den Zaun jetzt genau an. Hier, durch dieses Loch ist Ole sicher durch den Zaun geklettert, meint Nele. Sie klettert gleich durch das Loch, ohne Probleme. Der Pastor ist dicker als sie. Sie muss ihm helfen. Endlich schaffen sie es und sind beide auf dem Gelände. Niemand sieht sie in dem Chaos. Auf dem Terminal gibt es mehrere tausend Container. Der Pastor und Nele laufen zum Wasser. Sie müssen vorsichtig sein, denn überall sind jetzt Polizisten. Plötzlich sehen sie Birgit Brandt. Sie sieht sie auch und kommt zu ihnen. Wie haben Sie das geschafft? Der Polizist lässt doch niemanden rein. Wir haben neue Wege gefunden, sagt der Pastor und lächelt. Gibt es etwas Neues? Fragt Nele schnell. Haben Sie Klaas gefunden? Nein, leider nicht, antwortet Frau Brandt. Waren Sie auch schon am Wasser? Will Nele wissen. Am Wasser? Nein. Ich habe mit den Leuten hier auf dem Gelände gesprochen und bei den Containern gesucht. Von Klaas ist nichts zu sehen, sagt Birgit Brandt. Wir haben Ole gefunden. Er ist uns über den Weg gelaufen, erzählt der Pastor. Ja, er wollte flüchten, aber das hat er nicht geschafft. Nele ist immer noch ganz stolz. Ja, und Frau Lüders hat mir mit einem Tritt das Leben gerettet. Der Pastor schaut Nele dankbar an. Jetzt aber los, wir müssen zum Wasser, ruft Nele und ist schon auf dem Weg. Birgit Brandt und der Pastor laufen schnell hinterher. Ole hat gesagt, dass Klaas im Wasser ist, erklärt Nele Frau Brandt. Alle drei schauen ins Wasser. Aber es ist dunkel und sie können leider nicht viel sehen. Es ist windig und sicher ist das Wasser auch sehr kalt. Wir brauchen Licht und Taucher, ruft Nele. Sie ist kurz davor, selbst ins Wasser zu springen. Ich spreche mit den Polizisten, vielleicht können sie uns helfen, sagt Birgit Brandt und läuft wieder los. Vielleicht ist Klaas auch schon tot, sagt Nele zum Pastor. Sie ist sehr traurig.